es vor dem Schwarzen Tor aufmarschierten, um Mordors Streitmacht herauszufordern. Sie rückten nun langsam vor, denn sie erwarteten stündlich eine Antwort auf ihre Herausforderung. Sie hielten sich dicht beisammen, denn nun wäre es Vergeudung von Kräften gewesen, Kundschafter auszusenden oder kleine Trupps vom Hauptheer zu entfernen. Als die Nacht des fünften Tages nach ihrem Abmarsch vor Morgultal hereinbrach, schlugen sie ihr letztes Lager auf, und ringsum, soweit sich totes Holz und Gestrüpp fanden, machten sie Feuer. Die Nachtstunden verbrachten sie wachend und bemerkten vieles, das nur halb sichtbar ums Lager strich oder kroch, und sie hörten Wölfe heulen. Der Wind hatte sich gelegt, und die Luft schien stillzustehen. Sehen konnten sie wenig, denn es war zwar vier Nächte nach Neumond bei wolkenlosem Himmel, aber Qualm und Dunst stiegen vom Boden auf und verhüllten die weiße Sichel. Es wurde kalt. Gegen Morgen regte sich wieder ein Wind, doch nun kam er von Norden, und bald frischte er kräftig auf. Alle Nachtwandler waren fort, und das Land sah leer aus. Nach Norden zu sah man zwischen stinkenden Gruben die ersten von vielen hohen Haufen und Bergen von Schlacke, zersplittertem Gestein und verbrannter Erde, dem Auswurf des Madenvolks von Mordor. Im Süden aber, und nun schon recht nahe, erhob sich der große Wall von Kirith Gorgor, mit dem schwarzen Tor in der Mitte und den zwei Zahntürmen hoch und düster zu beiden Seiten. Denn auf der letzten Wegstrecke hatte das Heer die alte Straße, wo sie nach Osten abbog, verlassen, um die lauernden Gefahren an den Berghängen zu umgehen, und so näherte es sich dem Morannon nun von Nordwesten, aus derselben Richtung, aus der auch Frodo den eisernen Flügel des schwarzen Tors unter dem abweisenden Bogen waren fest verschlossen. Auf der Mauer war nichts zu sehen. Wachsame Stille herrschte. Sie waren nun am Ziel ihres wahnwitzigen Unternehmens. Verloren und fröstelnd standen sie im grauen Morgenlicht vor Türmen und Mauern, gegen die vorzugehen für ihr Heer selbst dann aussichtslos gewesen wäre, wenn sie starke Belagerungsmaschinen mitgebracht hätten und der Feind nur über so viel Streitkräfte verfügte, wie zur Bemannung des Tors und der Mauer erforderlich waren. Sie wussten aber, dass in den Bergen und Felsen um das Morannon Scharen von Feinden versteckt waren und dass es in dem schattigen Engpass dahinter von wühlenden und tunnelgrabenden Unwesen nur so wimmelte. Und als sie da standen, sahen sie die Nazgul alle beisammen. Wie Geier kreisten sie über den Zahntürmen. Aber dass sie beobachtet wurden, wussten sie ohnehin. Noch immer gab der Feind kein Zeichen. Keine Wahl blieb ihnen. Sie mussten ihre Rolle bis zu Ende spielen. Daher brachte Aragorn nun das Heer, so gut es ging, in Schlachtordnung. Und zwar ließ er es auf zwei großen Hügeln von Erd aus Hub und zersprengtem Gestein Stellung beziehen, die die Orks in jahrelanger Schufterei dort aufgeschüttet hatten. Zwischen ihnen und der Mauer lag wie ein Wallgraben ein breiter Sumpf von dampfendem Schlamm und übelriechenden Tümpeln. Als alles richtig stand, ritten die Heerführer mit einer starken Leibwache, mit der Fahne, den Herolden und Trompetern zum Schwarzen Tor. Es waren Gandalf als oberster Herold, Aragorn und Elronds Söhne, Eomer von Rohan und Imrahil von Dol Amroth. Und auch Legolas und Gimli und Peregrin schlossen sich an, damit alle Feinde Mordors durch einen Zeugen vertreten waren. In Rufweite des Morannon entrollten sie die Fahne und ließen die Trompeten blasen. Dann traten die Herolde vor und schleuderten ihren herausfordernden Spruch über Mordors Mauern. »Kommet hervor«, riefen sie, »der Herr des Schwarzen Landes soll hervorkommen. Recht soll ihm geschehen, denn unrechtmäßig hat er Gondor mit Krieg überzogen und sein Land verheert. Dem König von Gondor soll er für seine Schandtaten büßen und dann für immer verschwinden. Kommet hervor!« Eine lange Stille trat ein. Kein Ruf und kein Laut kam als Antwort von der Mauer oder vom Tor. Aber Sauron hatte alles gut vorbereitet und gedachte, mit diesen Mäuschen erst ein grausames Spiel zu treiben, ehe er die tödlichen Pranken ausfuhr. Also wurde die Stille plötzlich durchbrochen, als die Heerführer sich schon abwenden wollten, Zuerst kam ein langer, gewaltiger Trommelwirbel, wie Donnergrollen in den Bergen. Dann schmetterten Hörner los, dass die Felsen bebten und den Männern die Ohren taub wurden. Mit dröhnendem Knall öffnete sich der eine Flügel des schwarzen Tors, und heraus kam eine Gesandtschaft des dunklen Turms. Großer, übler Geselle auf einem schwarzen Pferd, wenn es ein Pferd war, denn es war riesig und ungeschlacht, der Kopf eine grinsende Maske, einem Totenschädel ähnlich, und in den Augenhöhlen und Nüstern brannten Flämmchen. Der Reiter war ganz in Schwarz, und schwarz auch der hochgewölbte Helm, aber er war kein Ringgeist, sondern ein lebendiger Mensch, der Verweser von Barad-dûr, dessen Name in keiner Geschichte überliefert ist, weil er selbst ihn vergessen hatte und sich nur den Mund des großen Gebieters nannte. Es heißt aber, er sei aus dem Volk der Abtrünnigen gewesen, die man die schwarzen Numenora nannte, weil sie sich in Mittelerde niederließen, als Sauron dort herrschte. Und aus Begeisterung für die bösen Wissenschaften verehrten sie ihn. Gleich als der dunkle Turm wieder erstand, war er in Saurons Dienst getreten, und weil er ein kluger Kopf war, stieg er bald immer höher in der Gunst seines Herrn. Er studierte die große Hexerei, kannte viele von Saurons Gedanken und war grausamer als jeder Ork. Er war es, der nun aus dem Tor geritten kam, begleitet nur von einem kleinen Trupp schwarz gepanzerter Soldaten mit einer einzigen Fahne, dem bösen Auge, rot im schwarzen Feld. Wenige Schritt vor den Heerführern des Westens hielt er, musterte sie von oben bis unten und lachte. »Hat in diesem Haufen einer Vollmacht, mit mir zu verhandeln?« fragte er. »Oder wenigstens genug Verstand zu begreifen, was ich ihm sage?« »Jedenfalls nicht du«, sagte er verächtlich grinsend zu Aragorn. »Ein Stück Eldenglas und ein Haufen Gesindel machen noch keinen König.« »Ja, was dir da nachläuft, das kann auch jeder Raubritter in den Bergen vorweisen.« Aragorn erwiderte nichts, fasste aber den Mann ins Auge und hielt seinen Blick fest, und für einen Moment schienen sich ihre Augen gegeneinander zu stemmen. Aber obwohl Aragorn sich nicht rührte und die Hand nicht an die Waffe legte, ließ der andere bald nach und wich zurück, wie um einem Schlag zu entgehen. »Ich bin Herold und Gesandter. Ich darf nicht angegriffen werden«, rief er. »Wo solche Regeln gelten«, sagte Gandalf, »ist es auch Sitte, dass ein Gesandter weniger unverschämt auftritt. Aber niemand hat dich bedroht. Du hast von uns nichts zu befürchten, bis dein Auftrag erfüllt ist. Doch wenn dein Herr und Meister nicht zu neuen Erkenntnissen gelangt ist, dann schwebst du mit allen seinen Dienern in großer Gefahr.« »So«, sagte der Gesandte, »also du bist der Wortführer, alter Graubart. Haben wir von dir und deinen Irrfahrten nicht bisweilen schon gehört? Von all dem Unfug und den Verschwörungen, die du anzettelst, immer aus sicherem Abstand? Aber diesmal hast du die Nase zu weit vorgesteckt, Meister Gandalf. Und du sollst sehen, wie es einem ergeht, der mit seinen dummen Streichen den großen Gebieter von Barad-dûr belästigt. Ich habe ein paar Dinge mitgebracht, mit dem Auftrag, sie dir zu zeigen, dir im Besonderen, wenn du es wagen solltest, zu kommen.« Er gab einem seiner Leibwächter ein Zeichen, und der trat vor und reichte ihm ein mit schwarzem Tuch umwickeltes Bündel. Die Hüllen ab. Und zum Erstaunen und Entsetzen der Heerführer hielt er zuerst das kurze Schwert hoch, das Sam getragen hatte. Als nächstes einen grauen Mantel mit einer elbischen Spange. Und zuletzt Frodos Mithril-Panzerhemd, eingewickelt in seine zerlumpten Kleider. Schwarz wurde ihnen da vor Augen, und für einen Moment schien die Welt mitsamt ihren Herzen stillzustehen, und ihre letzte Hoffnung war dahin. Pippin, der hinter dem Fürsten Imrahil stand, sprang vor mit einem klagenden Schrei. »Ruhe«, sagte Gandalf barsch und stieß ihn zurück. Der Gesandte aber lachte laut. »Da hat er noch seinen Kobold«, rief er. »Was ihr an seinesgleichen findet, kann ich nicht einmal ahnen. Aber dass ihr sie als Späher nach Mordor schickt, übertrifft alles an Dummheit, was wir von euch schon kennen.« Jedenfalls meinen Dank diesem Bengel. Denn nun ist klar, dass zumindest er diese Gegenstände schon einmal gesehen hat. Und es hat keinen Sinn, dass ihr leugnet, sie zu kennen. »Ich will gar nicht leugnen, sie zu kennen«, sagte Gandalf. »Ja, ich kenne sie alle, mitsamt ihrer Geschichte. Und so viel du auch lästerst, du Schandmaul Saurons, das ist mehr, als du von dir sagen kannst. Aber warum bringst du sie her?« »Zwergenpanzer, Elbenmantel, Klinge aus dem untergegangenen Westen und ein Späher aus dem kleinen Rattennest im Auenland. Nein, erschrick doch nicht, wir wissen genau Bescheid. Hier sind die Beweise für eine Verschwörung. Vielleicht war nun die Kreatur, die diese Sachen getragen hat, jemand, dem ihr keine Tränen nachweint. Oder war er vielleicht doch einer, der euch teuer ist? Wenn ja, dann setzt bitte schnell eure letzten Reste von Verstand in Bewegung. Denn für Spione hat der Gebieter nichts übrig, und es kommt nun auf euch an, was aus ihm werden soll.« Niemand antwortete ihm. Aber er sah ihre vor Angst grauen Gesichter und das blanke Entsetzen in ihren Augen. Und wieder lachte er, denn das Spiel schien gut anzufangen. »Gut, gut«, sagte er, »er war euch teuer, das sehe ich. Oder hatte er vielleicht einen Auftrag, der nicht fehlschlagen durfte?« »Er ist fehlgeschlagen. Und nun stehen ihm die gemächlichen Jahre der Folter bevor, so gründlich und geduldig, wie wir im großen Turm diese Kunst nur auszuüben verstehen. Und er wird nie entlassen, es sei denn vielleicht, wenn er verwandelt und zerbrochen ist. Dann bekommt ihr ihn zurück, damit ihr seht, was ihr angerichtet habt. So ergeht es ihm mit Sicherheit, wenn ihr auf die Bedingungen des Gebieters nicht eingeht.« »Nenne die Bedingungen«, sagte Gandalf unbewegt. Aber die Nahebeistehenden sahen in seinem Gesicht, welche Qualen er litt. Und er sah nun sehr alt und welk aus, gebeugt und endgültig geschlagen. Sie hatten keinen Zweifel, dass er annehmen werde. »Dies sind die Bedingungen«, sagte der Gesandte und sah sie eine nach dem anderen lächelnd an. »Das Gesindel aus Gondor, mitsamt seinen fehlgeleiteten Verbündeten, zieht sich sofort über den Anduin zurück, nachdem es zuvor einen Eid geschworen hat, nie wieder gegen den großen Gebieter zu den Waffen zu greifen, weder offen noch insgeheim. Alles Land östlich des Anduin gehört für alle Zeiten dem großen Gebieter allein. Die Länder westlich des Anduin bis zum Nebelgebirge und der Pforte von Rohan werden Mordor tributpflichtig, und die Menschen dort dürfen keine Waffen tragen, im Übrigen aber ihre Angelegenheiten selbst regeln. Außerdem werden sie beim Wiederaufbau von Isengard helfen, das sie mutwillig zerstört haben. Isengard fällt dem großen Gebieter zu und wird Sitz seines Statthalters, nicht Sarumans, sondern eines anderen, der mehr Vertrauen verdient.« Dachte, konnten sie ihm von den Augen ablesen. Er selbst würde dieser Statthalter werden und alles, was vom Westen bliebe, unter seiner Herrschaft zusammenraffen. Er würde ihr Tyrann sein und sie seine Knechte. Aber Gandalf sagte, das ist viel verlangt für die Auslieferung eines einzigen Dieners. Dafür will dein Herr eintauschen, wofür er andernfalls so manch einen Krieg führen müsste. Oder sind auf dem Feld von Gondor seine Hoffnungen für den Krieg zunichte geworden, dass er sich nun aufs Falschen verlegt? Wenn uns aber dieser Gefangene in der Tat so wichtig wäre, welche Gewähr hätten wir, dass Sauron, dieser Meister des Betrugs, seinerseits die Vereinbarungen einhält? Wo ist dieser Gefangene? Lass ihn herbringen und übergib ihn uns, und dann werden wir über diese Forderungen nachdenken. Der Gesandte, den Gandalf scharf im Auge behielt wie einen Gegner in einem Duell auf Leben und Tod, schien für die Dauer eines Atemzugs unsicher zu werden. Doch gleich darauf lachte er wieder. »Hüte deine unverschämte Zunge, wenn du mit des großen Gebieters Mund redest«, rief er. »Gewehr verlangt ihr. Der Gebieter gibt keine.« »Wenn ihr seine Milde anrufen wollt, müsst ihr erst tun, was er befiehlt. Dies sind seine Bedingungen. Nehmt sie an, oder lasst es bleiben.« »Dies hier nehmen wir an«, sagte Gandalf und warf plötzlich den grauen Mantel zurück. Das weiße Licht, das darunter hervorleuchtete, stach an diesem finsteren Ort in die Augen wie ein Schwert. Vor seiner erhobenen Hand zuckte der Elende zurück, und Gandalf sprang hinzu und entriss ihm die Beutestücke, das Panzerhemd, den Mantel und das Schwert. »Dies behalten wir als Andenken an unseren Freund«, rief er, »was aber deine Bedingungen angeht. So sind sie sämtlich abgelehnt. Fort mit dir, denn deine Gesandtschaft ist beendet und dein Tod ist nahe. Wir sind nicht hier, um mit Sauron, dem Treulosen und Verfluchten, zu verhandeln und Worte zu verschwenden. Und schon gar nicht mit einem seiner Sklaven. Verschwinde!« Mordors Gesandter lachte nicht mehr. Sein Gesicht verzerrte sich vor Wut und Verblüffung, bis er aussah wie ein wildes Tier, das mit einem Rutenhieb auf die Schnauze von seiner Beute fortgescheucht wird. Geifer troff ihm aus dem Mund, und er brachte ein paar gurgelnde Zorneslaute hervor. Aber nach einem Blick in die finsteren Gesichter der Heerführer und ihre mordlustigen Augen siegte seine Furcht über die Wut. Er stieß einen Schrei aus, fuhr herum, sprang auf sein Reittier und galoppierte mit seinem Geleit wie rasend zurück in die Kirith Gorgor. Aber zugleich bliesen seine Soldaten ein längst verabredetes Hornsignal. Und noch bevor sie durchs Tor kamen, ließ Sauron seine Falle zuschnappen. Feuer loderten. Beide Torflügel des Morannon schwangen weit auf. Schnell wie strudelndes Wasser, wenn eine Schleuse geöffnet wird, strömten Scharen von Soldaten heraus. Die Heerführer saßen wieder auf und ritten zurück, verfolgt vom hohen Geschrei der Feinde. Staubwolken verdickten die Luft, als aus der Nähe ein Bataillon Ostlinge heranmarschierte, das hinter dem entferntesten Turm im Schatten der Ered Lithui auf das Signal gewartet hatte. Von den Bergen zu beiden Seiten des Morannon fluteten Wellen von Orks. Die Menschen aus dem Westen steckten in der Falle. Und bald sollten sie auf den grauen Hügeln, wo sie standen, von einem Meer von Feinden in zehnfacher oder mehr als zehnfacher Übermacht umringt sein. Sauron nahm den angebotenen Köder zwischen seine stählernen Kiefer. Aragorn blieb wenig Zeit, um die Reihen zu ordnen. Auf dem einen Hügel standen er und Gandalf, unter dem edlen, verzweifelt hochgehaltenen Banner des Baums unter den Sternen. Auf dem anderen Hügel, dicht daneben, standen die Banner von Rohan und Dol Amroth, das weiße Pferd und der silberne Schwan. Und um jeden Hügel wurde ein Kreis geschlossen, nach allen Seiten von Speeren und Schwertern starrend. An der Mordor zugewandten Seite, wo der erste erbitterte Ansturm kommen musste, standen in vorderster Reihe links Elronds Söhne, umgeben von den Dunedain, und rechts Fürst Imrahil mit den edlen Recken von Dol Amroth und ausgewählten Männern von der Turmwache. Der Wind wehte, die Trompeten schmetterten und Pfeile schwirrten durch die Luft. Aber die Sonne, die nun nach Süden emporstieg, war von Mordors Dünsten verschleiert und schimmerte nur schwach hindurch, ein stumpfes Rot, als drohte der Tag oder gar alles Licht der Welt schon zu erlöschen. Und aus dem sich ballenden Nebel stießen die Nazgul herab, mit kalten Stimmen tödliche Worte brüllend. Und alle Hoffnung erstickte. Pippin hatte vor Entsetzen den Kopf eingezogen, als er hörte, wie Gandalf die Forderungen des Gesandten zurückwies und Frodo den Folterkünstlern des dunklen Turms preisgab. Aber nun hatte er sich wieder gefasst und stand neben Beregond in Gondors vorderster Reihe zwischen Imrahils Mannen. Denn das Beste schien ihm nun, schnell zu sterben und die bittere Geschichte seines Lebens hinter sich zu bringen, da doch alles in Trümmer fiel. »Wenn Merry bloß hier wäre«, hörte er sich selbst sagen, und eilige Gedanken huschten ihm durch den Kopf, während er zuschaute, wie die Feinde herangestürmt kamen. »Nun ja, jedenfalls verstehe ich jetzt den armen Denethor ein bisschen besser. Wir könnten zusammen sterben, Merry und ich. Und weil wir ja doch sterben müssen, warum dann nicht? Na, nun ist er nicht hier und hoffentlich findet er ein leichteres Ende. Aber jetzt tun wir mal unser Bestes.« Er zog sein Schwert und betrachtete es. Die Rankenmuster in Rot und Gold und die fließenden Schriftzüge der Numenorer glühten wie Feuer auf der Klinge. »Genau für solch eine Stunde wurde es geschmiedet«, dachte er. »Wenn ich doch nur diesen schuftigen Gesandten damit treffen könnte, dann hätte ich mit dem guten Merry fast gleichgezogen. Na, irgendeinen von dieser viehischen Brut werde ich vor dem Ende schon erwischen. Ich wünschte, ich könnte einmal noch die Sonne kühl aufs grüne Gras scheinen sehen.« Dann Während er an dies alles dachte, prallte der erste Ansturm auf ihre Reihe. Durch den tiefen Morast am Fuß der Hügel aufgehalten, waren die Orks stehen geblieben und schossen ihre Pfeile auf die Verteidiger ab. Aber zwischen ihnen hindurch polterte nun unter wildem Geschrei eine starke Kompanie Bergtrolle aus der Gorgoroth heran. Sie waren größer und breiter als Menschen und nur mit einem eng anliegenden Gewebe von hornigen Schuppen bekleidet, das vielleicht sogar ihre abscheuliche Haut war. In den knorrigen Pranken aber trugen sie große, schwarze Rundschilde und schwere Hämmer. Unbekümmert sprangen sie in die Tümpel und warteten hindurch. Brüllend stürzten sie sich auf die Reihe der Männer aus Gondor und hieben auf Helm und Schädel, Arm und Schild, wie Schmiede glühendes Eisen krummschlagen. Neben Pippin wurde Beregond getroffen und brach betäubt zusammen. Und der große Trollhauptmann, der ihn niedergeschlagen hatte, beugte sich über ihn und streckte die Klaue aus, denn diese Wüstenkreaturen pflegten den besiegten Feind durch einen Biss in die Kehle zu töten. Da stieß Pippin seine Waffe aufwärts, und die beschriftete Klinge aus Westernis drang durch die Haut und tief in die Weichteile des Trolls, und sein schwarzes Blut kam hervorgesprudelt. Er kippte vornüber und krachte herab wie ein stürzender Felsblock, alle, die vor ihm standen, unter sich begrabend. Schwärze und Gestank und zermalmender Schmerz fielen über Pippin her, und seine Sinne versanken in ein tiefes, dunkles Loch. »Hab ich mir's doch gedacht, dass es so endet«, sagte sein letzter Gedanke, als er davonflatterte. Und ehe er ganz weg war, kicherte es in ihm noch ein wenig, als wäre es beinahe lustig, endlich aller Zweifel, Nöte und Sorgen ledig zu sein. Und dann, schon auf der Flugbahn ins Vergessen, hörte er noch Stimmen, und sie schienen aus der vergessenen Welt von hoch oben herabzurufen: »Die Adler kommen! Die Adler kommen!« Einen Moment noch blieb Pippins Gedanke in der Schwebe. »Bilbo«, sagte er. »Aber nein, das war doch in seiner Geschichte und ist lange, lange her. Dies ist meine Geschichte. Und die ist nun zu Ende. Lebt wohl.« Und dann war sein Gedanke weit fort und seine Augen. Der Turm von Cirith Ungol. Sam rappelte sich mühsam auf. Zuerst wusste er nicht, wo er war, aber gleich darauf hatten das Elend und die Verzweiflung ihn wieder. Er stand in tiefer Dunkelheit außen vor dem unterirdischen Eingang zu dem Orkturm. Die metallenen Türen waren geschlossen. Er musste betäubt umgefallen sein, als er sich dagegen warf. Aber wie lange er liegen geblieben war, wusste er nicht. Vorher hatte er geglüht vor Wut und Verzweiflung, nun zitterte er vor Kälte. Er legte das Ohr an die Tür. Von weit drinnen kam undeutliches Gebelfer von Orkstimmen, aber bald verstummte es oder war nicht mehr in Hörweite, und alles wurde still. Sein Kopf schmerzte, und Lichter flimmerten ihm vor den Augen, aber er nahm sich zusammen und überlegte. So viel war klar, dass er keine Aussicht hatte, durch dieses Tor in den Turm zu gelangen. Es konnte Tage dauern, bis es wieder geöffnet wurde, und so lange konnte er nicht warten. Zeit war entsetzlich kostbar. Er hatte keinen Zweifel mehr, was nun seine Pflicht war, den Chef zu retten oder bei dem Versuch umzukommen. »Umkommen ist wahrscheinlicher und wird sowieso viel einfacher sein«, sagte er sich grimmig, als er Stich in die Scheide steckte und von den metallenen Türen fortging. Langsam tastete er sich im Dunkeln durch den Gang zurück. Das Elbenlicht wollte er lieber nicht gebrauchen. Im Gehen versuchte er, sich über die Folge der Geschehnisse, seit sie von der Wegscheide gekommen waren, klar zu werden. Er hätte gern gewusst, wie spät es war. Irgendwie zwischen einem Tag und dem nächsten nahm er an, aber selbst die Tage bekam er nicht mehr zusammen. Er war in einem Land der Finsternis, wo man die Tage oder was man anderswo auf der Welt so nannte, wohl vergessen konnte. Und jeden, der hierher kam, konnte man auch vergessen. »Ob die anderen alle überhaupt noch an uns denken?«, sagte er sich. »Und wie es ihnen wohl geht da drüben?« Er schwenkte die Hand irgendwo in die Richtung vor sich, aber tatsächlich ging er jetzt nach Süden, weil er wieder zu Kankras Tunnel zurückkam und nicht nach Westen. Draußen, westlich von ihm, ging es auf Mittag, und nach dem auenländischen Kalender war es der 14. März. Eben führte Aragorn die schwarze Flotte aus Pelargir stromaufwärts. Merry ritt mit den Rohirrim durch Steinkarrental, während in Minas Tirith die Brände aufflammten und Pippin den Wahnsinn in Denethors Augen immer heller leuchten sah. Doch in all ihren eigenen Sorgen und Nöten dachten die Freunde immer wieder an Frodo und Sam. Vergessen waren sie nicht, aber sie waren weit weg. Und dass sie an ihn dachten, half Samwise, Hamfasts Sohn, im Moment wenig. Er war Mutterseelen allein. Er kam wieder an die Steintür des Orkgangs, und weil er noch immer keinen Knopf oder Riegel fand, der sie verschlossen hielt, kletterte er wieder hinauf und ließ sich auf der anderen Seite weich hinunterfallen. Dann schlich er zum Ausgang des Tunnels, wo die Fetzen von Kankras großen Gespinsten noch im kalten Luftzug baumelten. Denn kalt kam es ihm vor, nach der muffigen Luft im Dunkeln. Doch der frische Anhauch wirkte